Ich hab nur dran geschnüffelt und gehofft, es macht mich high. Dran geschnüffelt? Du hast wohl zu viel Fuck Your Goethe geguckt, wa? Ich hab nur dran geschnüffelt und gehofft, es macht mich high. Du wiederholst ja. Das ist der Duft der großen, weiten Welt. Sag mal, was schnüffelst du da eigentlich für ein komisches Zeug? Nur an meinen alten Socken. Den Aroma, den kannst du behalten.